von den Wohltaten. Siebentes Buch, 6-12. 6. In allen den angeführten Fällen ist einer wie der andere Herr einer und derselben Sache. Inwiefern? Der eine ist Eigentümer des Gegenstandes, der andere ist Herr über den Gebrauch desselben. Wir reden von Büchern des Cicero, die nämlich nennt der Buchhändler Dorus sein, und beides ist richtig. Der eine eignet sich dieselben zu als Verfasser, der andere als Käufer, und mit Recht sagt man von beiden, sie gehören ihnen, denn sie sind das Eigentum nicht nur des einen, sondern auch des andern, wiewohl nicht im nämlichen Sinne. So kann Titus Livius seine eigenen Werke von Dorus bekommen oder kaufen. Ich kann einem Weisen schenken, was mir als einem Einzelnen gehört, wenn schon jenem alles gehört. Denn da er in der Idee alles besitzt, in dem Sinne, wie dem König alles gehört, dabei aber das Eigentumsrecht der einzelnen Gegenstände sei es, an wen es wolle, ausgeteilt ist, so kann er sowohl ein Geschenk erhalten, als auch etwas schuldig sein, sowohl etwas kaufen, als etwas mieten. Der Kaiser hat alles, aber nur seine Kasse ist eigentlich für ihn besonders und sein Eigentum. Und das Ganze ist unter seiner Herrschergewalt, sein Vermögen aber ist nur, was ihm persönlich gehört. Was ihm gehöre und was nicht, wird unterschieden, unbeschadet seiner Oberherrschaft. Denn auch das, was ihm als nicht ihm gehörig abgesprochen wird, ist in einer andern Hinsicht doch wieder sein. So besitzt der Weise der Idee nach alles, dem Recht und Eigentum nach nur das Seine. 7. Bion bewies in gewissem Sinne, sei jeder ein Frevler an dem Eigentume der Götter, in anderm keiner. Wenn er alle vom Felsen herabstürzen will, so sagt er, wer das, was den Göttern gehört, von der Stelle rückt und verbraucht und zu seinem Nutzen verwendet, ist ein Frevler an dem Eigentume der Götter. Nun gehört aber alles den Göttern. Folglich, wo einer etwas wegnimmt, nimmt er etwas, das den Göttern gehört, denen ja alles gehört. Also ist jeder ein Frevler an dem Eigentume der Götter, wer etwas nimmt. Wenn er aber sodann machen will, dass ungestraft Tempel erbrochen und das Kapitol ausgeplündert werden darf, so behauptet er, es gebe keinen Frevler an dem Eigentume der Götter, denn was man von einem Orte, der den Göttern gehörte, weggenommen hat, das bringt man ja wieder an einen Ort, der den Göttern gehört. Hier erwidert man, es gehöre zwar alles den Göttern, aber es sei nicht alles den Göttern geweiht. Ein Frevel an den Göttern sei zu ahnden bei solchen Gegenständen, welche frommer Sinn der Gottheit zugedacht hat. So sei wohl auch die ganze Welt ein Tempel der unsterblichen Götter, und zwar dieser allein ihrer Erhabenheit und Größe würdig, und doch mache man einen Unterschied zwischen Heiligem und Gemeinem, und nicht alles, was unter freiem Himmel und unter den Augen der Sterne erlaubt ist, sei an dem Plätzchen erlaubt, dem man den Namen eines geweihten Ortes gegeben hat. Eine Beleidigung kann der Tempelräuber freilich der Gottheit nicht zufügen, denn ihrer Göttlichkeit zufolge stehet sie unantastbar. Aber bestraft wird er doch, weil es ist, als ob er sie der Gottheit zufügte. Unser Gefühl und sein eigenes erklärt ihn für straffällig, in demselben Sinne daher, wie man denjenigen für einen Frevler an der Gottheit ansieht, der etwas Heiliges nimmt, wenn schon das, was er entwendete, er mag es hinbringen, wohin er will, innerhalb der Grenzen der Welt ist, so kann auch der Weise bestohlen werden. Es wird ihm nämlich etwas genommen, nicht von dem, was als das ganze Sein ist, sondern von dem, was ihm als dem Eigentümer zugeschrieben ist und was ihm für seine Person Dienste leistet. Im ersten Sinne wird er alles als sein Besitztum anerkennen, im andern wird er's nicht haben wollen, wenn er's auch haben könnte. Und wird sich äußern wie jener römische Feldherr, da ihm für seine Tapferkeit und für seine Verdienste um die Republik so viel Land zuerkannt wurde, als man an einem Tage umpflügen könnte. Ihr könnt, sprach er, keinen Bürger brauchen, der mehr braucht als ein Bürger. Wie viel mehr Größe gehörte wohl dazu, dieses Geschenk auszuschlagen, als es zu verdienen? Manche haben wohl die Grenzen anderer beschnitten, aber niemand will sich selbst welche setzen. Acht. Sehen wir daher auf des weisen Geist, der über alles Macht hat und überall wirksam ist, so behaupten wir, es ist alles sein, während er nach dem alltäglichen Rechte, wenn sich's gerade so fügt, als der Ärmste erscheinen mag. Es ist ein großer Unterschied, ob man sein Besitztum nach der Größe des Geistes schätzt oder nach dem Vermögen. In dem Sinne, alles zu haben, wie du es meinst, wird er sich wohl verbitten. Ich will dir nicht einen Sokrates vorhalten, einen Chrysippus, einen Zeno und andere große Männer, die allerdings umso größer sind, weil an dem Lobe der Alten nicht Eifersucht zehrt. Kurz vorhin habe ich des Demetrius erwähnt. Ich meine, diesen Mann hat die Natur darum in unsere Zeiten gestellt, weil sie einen Beweis liefern wollte, dass weder er von uns angesteckt noch wir von ihm zurechte gebracht werden können. Ein ausgemachter Philosoph, wenn er's schon selbst nicht sein will. Von unwandelbarer Folgerichtigkeit in seinen Grundsätzen, von einer Darstellungsgabe, wie sie sich für die kräftigsten Wahrheiten ziemt, nicht im Wohlklang ihr Wesen suchend und nicht ängstlich im Ausdrucke, aber hochherzig, wie die Begeisterung treibt, zu ihrem Ziele strebend. Mir ist klar, diesem Manne hat die Vorsehung gerade solch ein Wesen und solch eine Kraft der Rede zugeteilt, damit es unserm Jahrhundert weder an einem Vorbilde noch an Beschämung fehlen sollte. 9. Wenn dem Demetrius einer der Götter unsere Habe zum Besitze geben wollte, mit der bestimmten Bedingung, dass er nichts verschenken dürfe, so kann ich behaupten, er würde es verschmähen oder sprechen, ich einmal mag an ein solches nicht abzuschüttelndes Gewicht nicht gebunden sein. und gebe diese, meine freie Person, nicht zu einem solchen Bodensatz von allerlei Dingen her. Wie kommst du an mich mit dem Wust aller Völker, den ich nicht einmal annehmen würde, wenn ich ihn auch weggeben dürfte, weil ich manches dabei sehe, was sich für mich nicht einmal hinzuschenken ziemte. Ich sollte vor meinem Blicke haben, was den der Könige und der Völker blendet. Ich hinschauen auf das, wofür ihr euer Blut und Leben opfert? Lasst doch sehen, die Erstlinge des Triumphes eurer Üppigkeit, du magst mir sie der Rangordnung nach ausbreiten oder, was eigentlich besser ist, auf einen Haufen zusammenwerfen. Da seh ich Arbeiten von Schildkrötenschalen, wunderlich verziert und eingelegt, die Gehäuse der hässlichsten und faulsten Tiere um ungeheure Preise erkauft, wobei die beliebte Buntfarbigkeit durch künstliche Mittel täuschend nachgemalt wird. Da seh ich Tische aus einer Holzgattung, die ein Senatorsvermögen kostet und im Preise steigt, je mehr knotige Äste der verwachsene Baum getrieben hat. Dort seh ich Kristallgefäße, bei denen gerade die Zerbrechlichkeit den Preis steigert, denn bei den Unverständigen wächst das Vergnügen an einer Sache gerade durch die Gefahr, um deren Willen man es verwerfen sollte. Da seh ich Becher aus Mohagestein. Die Üppigkeit wäre nämlich nicht kostspielig genug, wenn sie nicht bei weiten Edelsteinhumpen den Wein anpreisen würden, den sie wieder von sich geben müssen. Da seh ich Perlen, nicht eine in jedes Ohr gehängt, denn heutzutage sind die Ohren im Lasttragen geübt. Man reihet sie paarweise zusammen, und auf die Paare werden noch mehrere aufgesetzt. Die Tollheit der Weiber konnte nicht genug bekommen, die Männer zu Sklaven zu machen, bis ein gedoppeltes oder dreifaches Erbgut an jedem Ohr hing. Da seh ich seidene Kleider, die man Kleider nennen kann, woran nichts ist, was den Körper oder gar nur die Scham decken könnte, womit angetan ein Weib nicht mit gutem Gewissen schwören kann, daß sie nicht nackt sei. Dergleichen läßt man um ungeheure Summen von Völkern herkommen, die man auch bei dem Handel nicht kennt, damit unsere Frauen aller Welt nicht weniger sehen lassen, als sie ihren Buhlen im Schlafgemach zeigen. 10. Habsucht, was will's mit dir werden? Durch wie vieler Dinge hohen Preis ist deinem Golde der Rang abgelaufen worden? Alles das, was ich anführte, ist mehr in Preis und Ehren. Nun erst will ich deine Herrlichkeiten mustern, die Gold- und Silberblechlein, von denen unsere Leidenschaftlichkeit blind wird. Hat doch wahrhaftig die Erde, die alles, was uns nützlich werden konnte, offen darlegte, jenes vergraben und versenkt und ist, als überschädliche und nur zum Unheil der Völker offenbar werdende Dinge mit ihrer ganzen Schwere darüber hergelegen. Augenscheinlich ist das Eisen aus demselben Dunkel hervorgekommen, wie das Gold und das Silber, daß es auf der einen Seite nicht an Werkzeugen zum Wechselmorde fehlte, auf der andern nicht an Belohnungen dafür. Und doch, an diesen Dingen ist noch irgendein Gehalt. Die Seele hat einen Grund, sich von den verblendeten Augen leiten zu lassen. Aber dort sehe ich nur Papiere, Handschriften und Versicherungen, leere Andeutungen von Besitz, gleichsam Schattenbilder der krankhaften Habsucht, durch welche man das in der Vorstellung von einem Nichts beglückte Gemüt täuscht. Denn was sind dergleichen Dinge, was ist das Gelder ausleihen und das Kapitalbuch und Interesse als Namen, die die Unnatur menschlicher Begehrlichkeit erfand? Wenn ich schon Ursache habe, mit der Natur unzufrieden zu sein, dass sie das Gold und das Silber nicht tiefer in ihrem Innern verborgen, dass sie nicht eine Last darauf gelegt hat, deren Größe es unmöglich gemacht hätte, sie wegzuwälzen, was soll ich dann aber von jenen Verzeichnissen und Rechnungen sagen, von jenen Zinsterminen und den 12%, an welchen Blut hängt? Das sind selbstgemachte, von unseren eigenen Einrichtungen herrührende Übel, an denen erst nichts Augenfälliges und Handgreifliches ist, Träume wesenloser Habsucht. Armer Mensch, der du deine Lust finden kannst an dicken Kapitalbüchern, an ungeheuren, durch gefesselte Sklaven zu bebauende Ländereien, an unzählbaren Viehherden, die in den Provinzen und Reichen umherweiden, an einem Sklavengesinde zahlreicher als kriegerische Nationen und an Privatgebäuden, die den Umfang großer Städte übertreffen. Wie gut du auch alles, wohin du deinen Reichtum verteilt und ausgegossen hast, übersehen magst und dir große Dinge einbilden, dennoch, wenn du, was du hast, mit dem vergleichst, was du wünschest, bist du ein armer Mann. Lass mich denn los und gib mich jenem Reichtum wieder, der mein ist. Ich kenne das Reich der Weisheit, groß ist's und sorgenfrei. Ich habe alles so, dass es allen gehört. 11. Als ihm, dem Demetrius, daher Gaius Caesar Caligula, 200.000 Sesterzmünzen schenkte, wies er sie mit Lachen zurück und achtete die Summe nicht einmal für wert, etwas daraus zu machen, dass er sie nicht angenommen hätte. Ihr Götter und Göttinnen, was war das für eine Kleinigkeit, mit der er einen solchen Geist, sei es nun ehren oder verführen wollte. Ich muß Zeugnis ablegen für den trefflichen Mann. Ich hörte eine hochherzige Äußerung von ihm, als er sich wunderte, wie doch Gaius so unsinnig habe sein können zu meinen, er lasse sich um solchen Preis umstimmen. Wenn er vorhatte, sprach er, mich in Versuchung zu führen, so hätte er es mit seinem ganzen Kaisertum probieren sollen. 12. Es kann also dem Weisen etwas geschenkt werden, wenn schon dem Weisen alles gehört. Ebenso, wenn wir schon behaupten, Freunden sei alles gemeinschaftlich, kann man deshalb doch einem Freunde etwas schenken. Ich habe es nämlich mit einem Freunde nicht also gemein wie mit einem Geschäftsgenossen, so daß ein Teil mein wäre, ein Teil sein, sondern so wie Vater und Mutter die Kinder gemeinschaftlich haben, indem, wenn es zwei Kinder sind, nicht jedes eins hat, sondern jedes zwei. Zuvorderst will ich dafür sorgen, daß, wer mich zu einer Verbindung auffordert, er sei, wer er wolle, sich darauf gefaßt mache, daß er nichts mit mir gemeinschaftlich habe. Warum? Weil diese Gemeinschaftlichkeit nur unter Weisen stattfindet, unter welchen Freundschaft besteht. Die andern sind ebenso wenig Freunde, als Geschäftsgenossen es sind. Sodann ist das Gemeinschaftliche von verschiedener Art. Die Ritterplätze gehören allen römischen Rittern. Von diesen Plätzen wird jedoch derjenige mein eigen, den ich besetzt habe. Weiche ich davon, jemand zu lieb, so gilt es, obwohl ich ihm etwas Gemeinschaftliches abgetreten habe, doch, als hätte ich ihm etwas geschenkt. Manches gehört manchen unter einer gewissen Bedingung. Ich habe einen Platz unter den Ritterplätzen, nicht um ihn zu verkaufen, nicht um ihn zu vermieten, nicht um da zu wohnen, sondern nur um zuzuschauen. Deshalb ist's nicht unwahr, wenn ich sage, ich habe einen Platz unter den Ritterplätzen. Wenn ich aber ins Theater komme und sie sind alle besetzt, so habe ich auf der einen Seite einen Platz da selbst, meinen Rechtsansprüchen nach, weil ich dort sitzen darf. Auf der anderen Seite habe ich aber auch keinen Platz, weil er von solchen, die mit mir ein gemeinschaftliches Recht auf den Platz haben, schon zuvor besetzt ist. Dasselbe Verhältnis, denke dir, zwischen Freunden. Alles, was der Freund hat, ist uns gemeinschaftlich, aber eigen hat es der, welcher im Besitz ist. Gebrauch machen kann ich davon nicht, wenn der andere nicht will. Du hast mich zum Besten, sagst du. Wenn was dem Freunde gehört mein ist, so muß ich es verkaufen dürfen. Keineswegs, das darf man auch bei den Ritterplätzen nicht, und dennoch gehören sie dir gemeinschaftlich mit den Rittern. Wenn du etwas nicht verkaufen kannst, nicht verzehren, nicht verändern, zum Schlechtern oder zum Bessern, so ist das kein Beweis, dass es dennoch nicht dir gehöre. Dein ist etwas, wenn es auch unter einer gewissen Bedingung dein ist. Ich bin's, der es empfangen hat, aber nicht minder alle, die nämlich gleiche Rechte mit mir haben.